Herz gleich richtig auf. Und wenn sie richtig stimmt, dann geht's gleich richtig auf. Ja, wenn ein Zillertal geil klingt, dann wird's lustig, dann wird's weh, dann wird's wild. Ja, wenn ein Zillertal geil klingt, ein jedes Herz halt zum Laufen bringt. Ja, wenn ein Zillertal Musik und ein Zillertal geil, die haben wir mit dabei. Ja, wenn ein Zillertal Musik und ein Zillertal geil, da müssen wir alle bleiben. Neu bei Radio Heimatmelodie, Deutschlands Nummer 1 für Volksmusik.